haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Jakobsweg. Als mich mein Klient auf den Jakobsweg einlud, ging ich von einer beschwerlichen Reise durch Nordspanien aus. Deshalb machte ich mich auf allerlei Reisestrapazen gefasst und erhoffte mir ein saftiges Honorar, das mich bis zum Jahresende über Wasser halten würde. Mein Klient hieß Stoffel und er wohnte am Waldrand. Schön, dass Sie so rasch kommen konnten. Stets zu Diensten. Wann soll die Reise losgehen und wie viele Tausender springen für mich heraus? Ich dachte eher an ein symbolisches Honorar. Sie möchten mich gratis engagieren, um Sie auf dem Jakobsweg zu begleiten. Ich glaube, Sie haben da etwas missverstanden. Habe ich das? Das hier ist der Jakobsweg. Hä? Ja? Das ist ein Wanderweg dem Wald entlang. Genau, der Jakobsweg. Und hier soll ich symbolisch mit Ihnen wandern? Sie sollen dafür sorgen, dass der goldene Kelch wieder auftaucht. Was für ein goldener Kelch? Er ist einem Pilger abhanden gekommen. Was für ein Pilger? Muss ich denn alles im Detail erklären? Wenn Sie mit mir ins Geschäft kommen wollen, sollten Sie auf symbolischen Brimborium verzichten und mir ein richtiges Honorar anbieten. Gut, gut, einverstanden. Und jetzt der Reihe nach. Dieser Wald gehört mir. Ich habe ihn vor 10 Jahren gekauft. Damals wusste ich nicht, wie teuer ein Wald im Unterhalt ist. Deshalb kam ich auf die Idee, Einnahmen zu generieren. Indem Sie arglosen Pilgern einreden, dass dies der richtige Jakobsweg ist. Ach was, die Leute wissen Bescheid. So. Sie erhalten von mir eine Urkunde und können fortan behaupten, wie all die Künstler und Komiker einmal auf dem Jakobsweg gepilgert zu sein. Wie lang ist dieser Jakobsweg? 2 Kilometer. Nicht gerade strapaziös. Die Leute, die hierher kommen, haben entweder keine Zeit für den richtigen Jakobsweg oder sie finden die Idee lustig. Und was ist mit dem goldenen Kelch? Eine der Pilgerinnen hatte einen dabei. Er ist ihr während des Nachtlagers abhanden gekommen. Was für ein Nachtlager? Schaffen die Leute die 2 Kilometer nicht an einem Tag? Um den Jakobsweg ein wenig unterhaltsamer zu gestalten, habe ich 2 Holzhütten mit Übernachtungsmöglichkeiten gebaut. Was bezahlen die Leute für die Urkunde? 500 Franken. 500 Franken für eine 2 Kilometer Wanderung am Wald entlang? Inklusive Übernachtung und Verpflegung. Die Leute können sich unterwegs verpflegen. Ein kleiner Kiosk und eine Feuerstelle. Leider besitze ich weder für den Kiosk noch für die Holzhütten eine Genehmigung. Deshalb ist es für mich essentiell, dass Sie den Fall diskret und rasch lösen. Wem ist der Kelch abhanden gekommen? Frau Lena Würth. Befindet sich Frau Würth noch auf dem Jakobsweg? Nein, sie ist bereits wieder abgereist, aber Sie können sie in ihrer Galerie aufsuchen. Ich schreibe Ihnen die Adresse auf. Er kramte in seiner Jackentasche und schrieb mir die Adresse auf ein Papier, das aussah, als hätte man zuvor Brote darin eingewickelt. Die Galerie befand sich an edler Adresse in der Innenstadt. Interessenten waren keine auszumachen, dafür eine Frau, die sofort mein Interesse weckte. Interessieren Sie sich für ein bestimmtes Gemälde? Ja, es steht vor mir und es leuchtet in seiner ganzen Pracht. Sie meinen den Hüttenkobler da drüben? Ich meine die Wirt vor mir. Oh, Sie sind nur wegen mir in die Galerie gekommen. Ich sehe weit und breit keinen schöneren Grund. Mir ist überhaupt nicht nach einem Flirt zumute. Zudem sehen Sie nicht sehr kunstbeflissen aus. Dafür kann ich in Ihrem Schlafzimmer für Unruhe sorgen. Kein Interesse, Sie wissen ja, wo die Tür ist. Herr Stoffel hat mich geschickt. Er hat Sie hierher geschickt, um mich dämlich anzumachen? Das dämlich will ich überhört haben. Naja, mit den Jahren lässt das Gehör bekanntlich nach. Sie sind ganz schön forsch. Ich weiß nicht, ob Sie es wert sind, dass ich mich um Ihren Kelch kümmere. Ach so, Sie sind der Detektiv. Genau so ist es. Wenn Sie mir den Kelch zurückbringen, schenke ich Ihnen ein Foto von mir. Ein Aktfoto? Vielleicht. Das ist natürlich eine gewaltige Motivationsspritze. Was genau ist geschehen am Jakobsweg? Ich habe in einer der Hütten übernachtet. Es war saukalt, deshalb habe ich mich mit einer Flasche Wodka aufgewärmt. Früher benutzte man andere Wärmflaschen. Als ich erwachte, hatte ich Kopfschmerzen und der Kelch war weg. War sonst noch was weg? Nein, ich hatte auch nicht viel dabei. Wer weiß, dass Sie einen goldenen Kelch besitzen? Alle, die mich kennen, etwa 1500 Leute. Sie sind mit 1500 Leuten befreundet? Auf Facebook sind es sogar 3500. Aber so richtig enge Freunde habe ich nur 300. Mit denen treffen Sie sich regelmäßig? Na klar, ich bin nicht gerne alleine. Da ich keine Lust hatte, Freund Nummer 379 zu werden, kühlte sich mein Interesse merklich ab. Als ich Stunden später in eine Hütte am Jakobsweg kroch, war Frau Wirth nur noch eine angenehme Fata Morgana. Mein Klient brachte mir frische Bettwäsche und aufmunternde Worte. Wenn die Temperatur unter 8 Grad fällt, wird es unangenehm. Diese Schlafsäcke sind ideal. Da überstehen sie sogar eine Nacht bei 3 Grad. So viel Abenteuer möchte ich gar nicht erleben. In diesem Bett schlief Frau Wirth, als ihr der Kelch gestohlen wurde. Das ist eine durchaus angenehme Vorstellung. Haben Sie sie ebenfalls vor dem Schlafengehen aufgesucht? Ja, das gehört zum Programm. Ich kümmere mich um alle Gäste und erfülle auch Spezialwünsche. So. Wenn sich jemand auf dem Jakobsweg ein Fußballspiel anschauen will, dann besorge ich die mobile Satellitenanlage. Was für Spezialwünsche hatte Frau Wirth? Ein vegetarisches Gericht, eine Flasche Wodka und eine CD mit elektronischer Musik. Elektronische Musik? Mhm. Musik an und für sich ist bereits eine Plage, aber elektronisch wird es zur Folter. Der Gast ist König. Dann bringen Sie mir eine Pizza und eine Flasche Whisky. Die Pizza kann ich besorgen, aber auf den Whisky sollten Sie verzichten. Dann nehme ich einen Kaffee. Die Kaffeemaschine funktioniert leider nicht mehr. Irgendjemand hat sie kaputt gemacht. Vermutlich will Ihnen George Clooney ein paar Kapseln andrehen. Ich persönlich trinke lieber Tee. Glauben Sie, dass der Dieb noch einmal zuschlägt? Ich glaube überhaupt nichts. Aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich mir auch gleich ein Jakobsweg-Diplom abholen. Das wird meine zukünftigen Klienten mächtig beeindrucken. Sie müssen aber morgen die ganze Strecke abgehen und beim Kiosk einen Halt machen. Aber ich bezahle keinen Rappen für das Diplom. Ja, das ist schon okay. Ach ja, da ist noch etwas. Kurz vor Mitternacht wird jemand an die Tür der Hütte klopfen. Ist sie jung, gut gebaut und willig? Ich nenne ihn den Philosophen. Auch das noch. Diese Leute saufen einem in der Regel die halbe Flasche weg. Ein wenig Tiefgang sollte der Jakobsweg mitbringen. Der Philosoph ist günstig und die Gäste sind begeistert von ihm. Mein Klient beglückte mich eine Stunde später mit einer Pizza. Sie schmeckte nicht übel. Gesättigt legte ich mich auf das schmale Bett und dachte an die Rundungen von Frau Wirth. Kurz vor Mitternacht wurde ich unsanft geweckt. Wenn alles mit einem Knall begann, wird es dann auch mit einem Knall enden? Haben wir schon Silvester? Darf ich mich vorstellen? Ich bin der Philosoph. Ich bin Philipp Meloni und ich finde Philosophen doof. In einer Nacht wie dieser offenbart sich einem die Unendlichkeit des Universums. Wenn Sie es sagen. Wir Menschen fühlen uns groß, doch in Tat und Wahrheit sind wir winzig. Finden Sie nicht? Mein Name ist Mike Shiva Meloni und jede Antwort kostet 45 Franken in der Minute. Wir alle sind auf der Suche nach Spiritualität. Ich suche meine Ruhe und eine Flasche Whisky. Denken Sie an das Ganze? Das mache ich ununterbrochen. Und jetzt verschwinden Sie. Die Nacht ist wie der Tod. Doch ein Tag, der endet, ist noch nicht das Ende. Amen. Herr Stoffel wird morgen früh eine Qualitätskontrolle durchführen. Bitte bewerten Sie meinen Besuch mit ausgezeichnet. Wenn Sie mich dafür ab sofort in Ruhe lassen. Dann müssten Sie schon herausragend ankreuzen. Das tue ich. Ehrenwort. Die Sterne mögen Sie segnen. Er verschwand und ich schlief ein. Es war ein traumloser Schlaf, der frühmorgens abrupt endete, als die Sirenen eines Polizeiautos direkt vor der Hütte zu hören waren. Nachdem ich mich aufgerappelt und mir mit eiskaltem Wasser die Zähne geputzt hatte, wagte ich einen Blick vor die Hütte. Ein dunkler Kastenwagen verhieß nichts Gutes und ein stadtbekanntes Ärgernis noch viel weniger. Na, Maloney, hat man Ihnen das Büro gekündigt? Wie viele Mieten sind Sie im Rückstand? Ich ziehe mich ab und zu in die Natur zurück, um mich von Leuten wie Ihnen zu erholen. Offenbar bekommt die Wildnis nicht allen Menschen gleich gut. Uns wurde ein Leichenfund gemeldet. Hier vor der Hütte? Gleich da drüben im Wald. Ein Mann. Lange Haare, bunte Kleider. Hat der Mann ein Muttermal über dem linken Auge? Sie kennen den Toten. Das erstaunt mich nicht, Maloney. Er hat mich gestern Nacht in der Hütte besucht. Sie empfangen neuerdings Herrenbesuch, spät nachts? Er wollte mit mir über das Leben philosophieren. Der Tote ist ein Philosoph. Er war eine Nervensäge, so wie alle, die ständig über das Wesentliche labern. In Ihrem Alter sollten auch Sie sich einige Gedanken über den Sinn des Lebens machen. Ich frage mich ununterbrochen, was das Leben für einen Sinn macht, wenn man ständig Leuten wie Ihnen begegnet. Wann kam der Mann in Ihre Hütte? Das war um Mitternacht. Er blieb keine 10 Minuten. Danach schlief ich ein und durch. Während der Mann im Wald ermordet wurde, kann man diese Hütten mieten. Für 500 Franken die Nacht. So etwas können Sie sich leisten, Maloney. Ich prüfe im Auftrag des Besitzers den Komfort der Hütte. Der Weg hier heißt übrigens Jakobsweg, Maloney. Aber davon verstehen Sie nichts. Santiago de Compostieren. Santiago de Compostela. Aber das hier ist nur ein Waldweg. Ich würde mich gerne mit dem Besitzer der Hütte unterhalten. Ihm gehört auch der Wald. Das ist ein Privatwald. Ja. Umso besser, Maloney. Da müssen wir nichts absperren. Das kann der Besitzer machen. Mein Klient war dermaßen schockiert über die Nachricht, dass er seine Teetasse fallen ließ. Nachdem er die Scherben weggekehrt hatte, gingen wir gemeinsam zur Hütte. Ist der Mann ausgerutscht und unglücklich gestürzt? Der Mann ist mit einem Metallrohr erschlagen worden. Könnte er nicht auf das Metallrohr gefallen sein? Könnte er nicht. Wer sind Sie? Und weshalb stellen Sie unmögliche Fragen? Ich bin Adi Stoffel. Mir gehört der Wald und die Hütten. Und eine Leiche. Der Philosoph, der nachts arglose Pilger quält. Der Philosoph? Ist tot? Ja. Sie kennen den Toten? Er hat für mich gearbeitet. Ein Original. Er lebt im Wald. Ich habe ihm das erlaubt. Er hat im Wald für Ordnung gesorgt. Ich weiß nicht einmal, wie der Mann hieß. Er nannte sich selber der Philosoph. Das gefiel mir. Es passte in meine Unternehmensphilosophie. Die sind Unternehmer. Ich biete Pilgerreisen auf dem Jakobsweg an. Mit Übernachtungen in einer romantischen Hütte. Das wäre doch auch etwas für Sie und Ihre Frau. Dieser Jakobsweg ist ein Witz. Das passt doch ausgezeichnet zu Ihnen. Die halten sich daraus, Maloney. Von Kultur verstehen Sie nichts. Von Religion auch nichts. Und von Mordermittlungen ganz und gar nichts. Mord? Kann man das vielleicht nicht etwas abschwächen? Wie wäre es, wenn man kommunizieren würde, dass in diesem Privatwald ein Mann eines nicht ganz natürlichen Todes gestorben ist? Der Polizist zeigte sich uneinsichtig und verlangte, dass das Gelände für die Spurensicherung gesperrt würde. Mein Klient jammerte, doch es half alles nichts. Ich ging die restlichen Meter des Jakobsweges und stieß auf eine junge Frau, die eifrig fotografierte. Sind Sie Herr Stoffel? Sehe ich etwa so aus? Keine Ahnung, ich kenne Herrn Stoffel nicht. Philip Maloney ist mein Name. Aha. Sie fotografieren die Schönheiten der Natur? Das geht Sie gar nichts an. Darüber sollten wir bei einem starken Kaffee philosophieren. Was? Da vorne wurde eine Leiche gefunden. Tatsächlich? Ja. Kann ich Sie fotografieren? Weshalb fotografieren Sie nicht mich? Arbeiten Sie für Herrn Stoffel? In gewisser Weise ja. Gut, dann sollten wir reden. Aber nicht hier. Mein Magen knurrt und verlangt nach einem großen Sandwich. Gibt es da vorne nicht einen Kiosk? Der ist für die Pilger. Wir sollten weiter pilgern, bis wir eine schöne Beiz gefunden haben. Weiter vorne hat es ein Gasthaus. Sie zeigte auf eine breite Straße. Als wir diese erreicht hatten, sah ich das Motorrad. Die junge Frau zog einen Helm über und ich setzte mich hinter sie auf das Motorrad. Als wir das Gasthaus erreicht hatten, knurrte mein Magen noch lauter. Ich aß gierig ein Sandwich und trank 2 Tassen Kaffee. Die junge Frau nippte derweil an einem Mineralwasser. Ich arbeite für eine Versicherung. Das ist ja noch schlimmer, als für die Polizei zu arbeiten. Ich finde den Job ganz interessant. Ich kümmere mich um Spezialfälle. Deshalb sind Sie hier auf dem Jakobsweg unterwegs. Eine Versicherte hat uns gemeldet, dass hier ein goldener Kelch im Wert von 20.000 Franken gestohlen wurde. 20.000 Franken, das ist eine ganze Menge. Würden Sie einen derart wertvollen Kelch in eine Waldhütte mitnehmen? Ich würde diesen Kelch umgehend zu Bargeld machen. Die Versicherte hat uns zudem einen Einbruch in ihrer Galerie gemeldet. Dabei sollen Gemälde im Wert von 20.000 Franken gestohlen worden sein. Die Dame scheint eine Vorliebe für diese Summe zu haben. Könnte es sein, dass sie mit Herrn Stoffel zusammenarbeitet? Wieso sollte sie das? Weil Herr Stoffel ebenfalls bei uns versichert ist. Ah. Er hat vor einem halben Jahr den Diebstahl einiger Münzen gemeldet. Lassen Sie mich raten. Die Münzen hatten einen Wert von 20.000 Franken. Nein, nur 5.000. Wir konnten keinen Betrug nachweisen, aber der Fall wurde als Spezialfall markiert. Als nun ein Diebstahl auf dem Gelände von Herrn Stoffel gemeldet wurde, hat unser Computer sofort Alarm geschlagen. Was für ein gescheiter Junge! Und Sie spielen jetzt Detektivin und möchten den großen Versicherungsbetrug aufdecken. Ich spiele keine Detektivin. Ich bin eine. Judith Bent. Philip Meloni, aber das wissen Sie bereits. Ich suche ebenfalls nach dem goldenen Kelch. Im Auftrag von Herrn Stoffel? So ist es. Dann sollten wir uns zusammentun. Gerne. Gehen wir zu Ihnen oder zu mir? Ich habe das strikt beruflich gemeint. Sie reichte mir eine Visitenkarte, auf der ihr Name schön geschwungen aufgedruckt war. Ich fuhr zurück in mein Büro und überlegte, was der goldene Kelch, mein Klient und der tote Philosoph mir sagen wollten. Mein Klient saß betrübt in der Küche seines Hauses. Der Wasserhahn tropfte und der Kühlschrank war defekt. Als wenig später Frau Wirth auftauchte, hellten sich nicht nur seine Gesichtszüge auf. Weshalb wolltest du, dass ich herkomme? Mit dem Mord möchte ich nichts zu tun haben. Wir sollten mit der Polizei kooperieren. Wozu? Die können uns nichts anhaben. Und ob die das können? Ach. Wenn der Versicherungsbetrug rauskommt, stehen sie unter Generalverdacht. Weshalb sollte die Versicherung dahinter kommen? Wir werden jedes Jahr x-fach betrogen. Eine Detektivin der Versicherung ist bereits hier in der Gegend. Alles hat sich gegen uns verschworen. Dabei wollte ich nur einen Neustart machen. Mit albernen Pilgerreisen auf dem Bonzer Jakobsweg. Das sollte nur der Anfang sein. Ich bin voller Ideen, aber ich benötige ein Startkapital. Und wozu benötigen Sie 20.000 Franken, Frau Wirth? Ich bin pleite. Die Galerie hat nie rentiert und ein Künstler hat mich ausgenommen und ist mit meinen Ersparnissen durchgebrannt. Wo haben Sie sich kennengelernt? Ich male. Ah. Leider finde ich keine Galerie. Immerhin hat mir Lena ein Geschäft angeboten. Sie klauen Bilder aus ihrer Galerie und sie kassiert viel Geld von der Versicherung. Wie hoch war Ihre Provision? 5.000 Franken. Und für den goldenen Kelch hätten Sie genauso viel erhalten. Der Kelch ist keinen Tausender wert. Aber davon weiß die Versicherung nichts. Vielleicht doch. Hey, was soll das? Das ist Hausfriedensbruch. Ich wollte schon immer mal eine Fensterscheibe einschlagen. Sie sind Zeuge, Maloney. Ich werde den Schaden umgehend der Versicherung melden. Ich bin die Versicherung. Und ich habe das Gespräch aufmerksam mitverfolgt. Wir sollten die Frau aus dem Weg schaffen. Adi, zeig, dass du ein Mann bist. Ich soll die Frau töten? Ja. Spinnst du? Ach komm, den Typen im Wald hast du doch auch erschlagen, oder? Ich? Ja. Bist du wahnsinnig? Ja. Ich töte doch niemanden. Ach, Weichei. Wir werden sie vor Gericht bringen, Frau Wirth. Mich hält hier nichts mehr. Ich haue ab. Haben Sie Lust mit mir zu flüchten, Meloni? Lust schon, aber Frauen wie Sie bekommen nie genug. Weichei. Wir könnten gemeinsam fliehen. Lena. Sie schüttelte nur den Kopf und bahnte sich einen Weg aus dem Haus. Mein Klient erklärte sich bereit, mit der Versicherungsgesellschaft zu kooperieren. Frau Bent grinste fröhlich, als wir gemeinsam das Haus verließen. Großartig. Dafür kriege ich eine fette Provision. Sowas kriegt unser eins nie. Sie könnten sich bei der Versicherung bewerben. Allerdings nehmen die dort nur Männer bis 40. Haben Sie auch eine Altersguillotine oder kann ich mir Chancen ausrechnen? Da müssten Sie schon sehr gut rechnen. Vielleicht könnten wir gemeinsam den Mord an dem Philosophen aufklären. Am Waldrand stand ein Auto. Ja. Die Fahrertür war offen. Der Wagen ist ganz offensichtlich im morastigen Boden stecken geblieben. Ich habe den Wagen fotografiert. Vielleicht gehört er dem Mörder. Sie sind ja richtig begabt. Wenn Sie so weitermachen, landen Sie noch beim Radio. Beim Radio? Ja. Suchen die eine Detektive? Nein, aber Sie könnten den Polizisten ablösen. Das verstehe ich nicht. Das macht nichts. Wir fahren jetzt gemeinsam ins Polizeipräsidium. Unterwegs suchte sie auf ihrer Digitalkamera die Fotos, die sie vom abgestellten Wagen geknipst hatte. Wegen einer Softwarepanne dauerte es unendlich lange, bis der Halter des Wagens ermittelt werden konnte. Üble Sache, Maloney. Der Halter heißt Heinz Mischler. Es gibt schlimmere Namen. Mischler, Maloney. So heißt auch der Mann, der tot im Wald gefunden wurde. Der tote Philosoph war Besitzer eines Wagens. Der Tote hieß Hugo Mischler. Heinz und Hugo. Vielleicht zwei Brüder. Soll ich nachfragen, ob die beiden bei uns versichert sind? Wenn der Wagen des einen Bruders am Waldrand steht und der andere Bruder tot im Wald liegt, dann könnte das auf einen Zusammenhang hindeuten. Das ist eine äußerst mutige Schlussfolgerung. Könnte, Maloney. Muss aber nicht. Je deutlicher die Fakten, umso vorsichtiger sollte man sein. Sie sollten Heinz Mischler verhören. Sie können getrost uns überlassen, was wir tun und lassen sollen. Solange die Softwarepanne nicht behoben ist, habe ich keine Verbindung zu unserer Dispo und ohne Dispo keine Dienstpläne und ohne Dienstpläne keinen Einsatzwagen und ohne Einsatzwagen keine Einsätze. Können Sie mir folgen, junge Dame? Vor dem Polizeipräsidium rief Frau Bent bei ihrer Versicherung an. Obwohl keiner der beiden Mischlers eine Versicherung abgeschlossen hatte, gelangte sie innerhalb kürzester Zeit zu der Adresse von Heinz Mischler. Es war eine kleine Wohnung in einem kleinen Haus. Auch Heinz Mischler war klein. Als er uns öffnete und wir eintraten, wurde er mit jeder Sekunde, die verstrich, noch etwas kleiner. Dieser verdammte Wagen. Ich kam einfach nicht mehr weg. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass die Polizei klingelt und mich verhaftet. Das wird wegen einer Softwarepanne noch einige Zeit dauern. Weshalb haben Sie Ihren Bruder erschlagen? Er wollte Geld. Das ist doch kein Grund, seinen Bruder zu erschlagen. Das geht jetzt schon seit 5 Jahren so. Immer wieder meldet er sich und will Geld von mir. Was hatte er gegen Sie in der Hand? Steuerhinterziehung. Mein Bruder hat es herausgefunden und seither hat er mich erpresst. Ihr Bruder lebte als Sonderling im Wald. Auf meine Kosten. Im Winter lebte er in Hotels. Immer wieder rief er mich an und wollte Geld. Ich habe ihm gesagt, dass jetzt Schluss ist. Aber er hat nur gelacht. Sie haben Ihren eigenen Bruder erschlagen, wie Kain und Abel. Wie? Sie wollen mir noch 2 Morde anhängen? Ich will einen Anwalt. Sofort! Mischler wurde wenige Tage später verhaftet. Frau Bent erhielt eine satte Provision. Als ich die Galerie von Frau Wirth aufsuchte, war diese bereits geräumt und Frau Wirth hatte sich auf Nimmerwiedersehen aus dem Staub gemacht. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Jakobsweg,